Ausländische Organisationen veröffentlichten auf ihren Internet-Homepages die Beiträge über die DVRK, die als ein jugendstarkes Land des Südsee bekannt ist. Das slowenische Komitee zum Gedenken an Generalismus Kim Jong-il schrieb in seinem Beitrag, in der DVRK gebe es neben den Bezeichnungen das politisch, ideologisch und militärisch starkes Land auch den neue, das jugendstarke Land. Korea sei ein Land mit lichtvoller Zukunft, das eine große Formation der Jugend mit reinen und edlen geistigen und moralischen Charakterzügen habe. Das nigerianische nationale Kim Jong-ilismus Studentenkomitee bemerkte, das jugendstarke Korea sei zwar in der territorialen Hinsicht klein, aber es stehe über der Welt und sei voller Siegeszuversicht. Der allrussische kommunistische Jugendverband Lenin hob hervor, die Partei der Arbeit Koreas und das Volk der DVRK seien sehr stolz darauf, die zuverlässige große Formation der Jugend zu haben. Die britisch-koreanische Freundschaftsgesellschaft betonte in ihrem Beitrag, getreu dem erhabenen Vorhaben der großen Generalismus Kim Il-sung und Kim Jong-il, werde die koreanische Jugend in der liebevollen Obhut von Marschall Kim Jong-un zu tapferen Kämpfen für todesmutige Verteidigung des Führers herangebildet. Die Zukunft Koreas, des einzigen jugendstarken Landes auf der Welt, sei dank der Führung von herausragenden Menschen vielversprechend.